Der Ort des Geschehens, November, ständig Nieselregen. Komm mit. Über die Vögel, die Wolken zum Höchstpunkt. Ich hab die Strahlenkrone aufgesetzt, Corona. Spiegelt darin mein leuchtendes Du sollst mein Beifahrer sein, im Fahrtwind stehen, im Sonnenwind. In schimmerndem Gold, in Purpur. Durch Gefahr führt unser Weg und Bilder vom Besten. Im röhnenden Osten öffnet Aurora Rosentore. Es fliehen die Sterne. Die Sichel des Mondes vom Rand her verblasst. Steil ist am Anfang die Bahn, am Morgen schwindet hoch in der Mitte des Himmels. Je neigt sich am Ende der Weg. Die Finsternis vertrieben. Durch rasende Flammen, verzehrende Luft. Überall reißt die Erde auf. Dringt durch Spalten Licht. Versetzt die Herrscher in Angst und Schrecken. Komm auf meine Sonnenbacke. Komm mit auf meine Sonnenbacke. Komm mit, komm mit mir. Komm mit mir. Komm mit. Come with me.